Ich bin auf dem Klo und lasse laufen wie ein Zuhälter. Ich bekomme keinen Arbeitslohn, ich bekomme Bußgelder von schlechten Menschen, die behaupten, dass sie gute wären. Adolf Hitler erstickte in seinem Schuldenberg. Edgar Wasser, Rächer der Schwachen und Unterdrückten. Ich steig aus dem Wagen aus mit einem rosa-roten Kittel, goldenem Umhang und heldenhaftem Blick. So steh ich vor der Samenbank und rufe: Papa ist zurück. Der Weltverbesserer, Serienkiller, Mörder, Kriegsverbrecher, Bestrafer, Vergewaltiger, Tötermann. Ich bin krank genug, um ihn die Schlagadern anzubohren. Als wär ich ein Zahnarzt mit Parkinson. In Sachen Nächstenliebe kann mir keiner was anhaben. Halt die Fresse, du Fotze, ich bin viel geiler als St. Martin. Oder Jesus oder Mutter Teresa. Unter all den schwarzen Schafen bin ich ein gepunktetes Zebra. Da ist ein Zirkus in der Stadt und der heißt Miami und Edgar Wasser. Die zwei nachdenklichen Clowns Miami und Edgar Wasser. Und wer von euch macht denn die Beats jetzt? Miami und Edgar Wasser. Wie? Bitte? Ich hab die Frage nicht verstanden. Wir sind Miami und Edgar Wasser. Ich falle mit der Tür in das Haus wie ein tollpatschiger Einbrecher. Guten Morgen, mein Name ist Edgar. Meine Texte bleiben mit den Köpfen wie die Mauer. Ich lasse die Sau raus wie ein unkonzentrierter Bauer. Schlechte Wortspiele sind meine Tasse Tee. Edgar Wasser geht über Leichen, stolpert und steht wieder auf. Meine Metaphern und Vergleiche leiden an Agoraphobie, das heißt, sie gehen nie aus. Edgar Wasser in Sachen Dummheit, ein Fachidiot. Ich will glücklich sterben, schau in den Spiegel und lach mich tot. Ich möchte keines eurer Statussymbole, viel lieber die versteckten Nazi-Millionen. Aber nur des Geldes wegen. Sie sagen, ich soll erst denken, dann reden. Und ich sag ihnen, dann würde ich ja gar nicht reden. Der Umdenker, Edgar zum Wasser. Ich habe keine Aussage wie eine schlechte Metapher. Oh, da liegt noch was im Weg, es sind Miami und Edgar Wasser. Yeah, die zwei lustigen Skulpturen Miami und Edgar Wasser. Und wer von euch ist jetzt der Rapper? Miami und Edgar Wasser. Wie? Bitte? Ich will die Frage nicht verstehen. Wir sind Miami und Edgar Wasser.